Kundgabe 4837. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.02.1950. Vergeltung, Sühne, ewige Ordnung, Vergebung durch Christus. Es gibt eine Vergeltung für alle Taten, gute und böse, auf dieser Erde. Und ihr könnet nicht ungestraft sündigen, wie ihr auch nicht unentlohnt Gutes tut. Doch es soll nicht die Furcht vor der Strafe oder die Aussicht auf Lohn euch bestimmen, Böses zu unterlassen oder Gutes zu tun. Ihr sollt aus reiner Liebe zum Nächsten ihn nicht schädigen, sondern ihm helfen, also dienstwillig sein. Ihr sollt das Gute tun, um des Guten willen, und das Böse verabscheuen, weil es böse ist. So ist es mein Wille und entspricht meiner Ordnung von Ewigkeit. Es ist das Gesetz des Geistigen und sonach auch des irdischen Reiches, in meiner ewigen Ordnung zu leben, um also selig zu sein. Und wer dieses Gesetz der Ordnung umstößt, der ist in einem unseligen Zustand und wird entsprechend gerichtet, das heißt, dem Geistigen zugesellt, das in mir widersetzlichem Willen steht, also gleichfalls meine Ordnung nicht achtet. Und es wird dort das Unrecht einsehen können, wenn es will, und auch die Möglichkeit haben, es gut zu machen. Doch es erfordert das einen überaus starken Willen. So wie das Wesen von der Erde geschieden ist, während es auf der Erde leichter zur Erkenntnis sowohl als auch zum Sühnen seines Unrechts kommen kann. Doch laut göttlicher Gerechtigkeit muss jedes Unrecht gesühnt werden. Und das ist es, was ihr Menschen bedenken solltet, solange ihr auf Erden weilet. Darum wird euch ständig die Liebe gepredigt. Darum wird euch das Evangelium, die Liebelehre Christi, nahegebracht, auf das ihr euch besinnet, euer Unrecht erkennet und euch bemüht, es durch gute Handlungen zu entsühnen, auf das ihr euch bemüht, in der Liebe zu leben, die das Gesetz meiner ewigen Ordnung ist und bleibt bis in alle Ewigkeit. Es gibt eine Vergeltung, und glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auf Erden schon sühnen dürfet, denn im Jenseits ist es überaus schwer, eurer Schuld ledig zu werden. So schwer, dass ihr undenklich lange Zeit benötigt, während ihr auf Erden zu dem eure Zuflucht nehmen dürfet, der für eure Sündenschuld gestorben ist. Doch immer gehört dazu das Erkennen eurer Schuld und der Wille, ihrer ledig zu werden, durch eine gerechte Sühne oder Mithilfe Jesu Christi, den ihr um Vergebung eurer Schuld anrufen müsset, was jedoch bedingt, dass ihr selbst sie verabscheut und starken Willens seid, euch zu bessern und in das Gesetz meiner ewigen Ordnung einzutreten, in der Liebe zu leben, wie es mein Wille ist. Amen.